Aus Anlass des nationalen Festes Chuseok, dem Ahnengedenktages im Herbst, wurden am 15. September nach dem Mondkalender am 15. August in dem Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, dem Ehrenhain der Patrioten Sinmiri und dem Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges Grenze niedergelegt. Auf den Podesten der Kranzniederlegung an den oben genannten Orten lagen bereits die Kränze vom hochverehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Die verantwortlichen Funktionäre der Partei des Staates und der Armee, darunter Fang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hye, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, der Massenorganisationen, Komitees, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen der Stadt Pyongyang nahmen an Zeremonien teil. Es wurden auf den Podesten der Kranzniederlegung im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong und im Ehrenhain der Patrioten Sinmiri-Grenze im gemeinsamen Namen des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, des Präsidiums der Obersten Volksversammlung und des Kabinetts der TVRK und auf dem des Ehrenhains der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges die Seele der Helden ein Kranz im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der PDAK und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK gelegt. Gewidmet wurden auch die Kränze im Namen der Militärorgane, Massenorganisationen, Komitees, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Gesundheitspflege, Literatur und Kunst und Medien sowie der Partei- und Machtorgane, Fabriken, Universitäten und Hochschulen, Landwirtschaftsbetriebe und der anderen in der Stadt Pyongyang. Die Teilnehmer gedachten stillschweigend der Gefallenen. An demselben Tag besuchten viele mit Blumenkränzen die Bronzestatuen und die Ehrenhaine der Gefallenen, die Gedenkmonumente und Gräber der gefallenen Soldaten der Volksarmee.